zwischen 23 und 24 Uhr. Komm, Pogo Radio. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 19.3. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute der schöne Nils. Ja, schönen guten Abend. Danke, dass ich wieder da sein darf. Ja, nicht zu danken. Ich habe zu danken. Eigentlich wollte ich ja, ich habe das ja ganz vergessen, dass ich eingeladen habe. Ja, zum Glück bin ich nicht ganz so vergesslich. Und der Gast, den ich eigentlich eingeladen habe, der ist nicht erschienen. Passt ja wieder. Ach, ja. Na, so ein Zufall. Eigentlich habe ich den Lars von der Osterinsel eingeladen gehabt, ja. Aber der hat sich dann irgendwie die letzten Tage nicht mehr gemeldet und ich schätze mal, der ist jetzt irgendwie wahrscheinlich in irgendeiner Twilight Zone, irgendwie Drogenrausch, keine Ahnung. Und deshalb, gut möglich, ja. Das ist immer gut, wenn man auf zwei Pferde setzt. Ansonsten wäre das kein Problem gewesen, hätten wir halt zu dritt eine Sendung gemacht. Auf jeden Fall. Hättet euch wahrscheinlich sehr gut ergänzt. Ja, wir kennen uns ja auch schon. Etwas länger, der Lars und ich. Ja, der Lars wollte nämlich kommen, vielleicht kommt er noch irgendwann in ein paar Wochen, weil ist ja auch noch Zeit. Nämlich die Osterinsel feiert 11-jähriges Jubiläum, 11-jährigen Geburtstag, nämlich an Ostern. Wie immer. Wie immer, großes, ja. Großes Festival. Hm? Ja, genau. Habt ihr auch schon gespielt mit eurer Band, ne? Ja, aber da war ich noch nicht dabei. Mit Salamanto. Salamasota. Genau. Wir, ja, spielen aber übrigens, von dieser Band, die immer noch keine Aufnahmen gibt. Nee, wir schaffen es einfach nicht. Es soll einfach nicht sein. Aber wir spielen am 1. April mitten in der Stadt im Museum zusammen mit dem großartigen Tiptop. Das darf ich direkt an dieser Stelle mal erwähnen. Im Museum? Ach, das ist ja die Kneipe da am Zülpicher Platz, ne? Neben dieser super Location namens Flotte. Ja. Ich war da mal drin, weil irgendwie hieß es, oh, das wäre ein cooler Laden, aber ich war dann da drin und habe gedacht, was ist das hier wieder für ein Studentenladen, ne? So, richtig geil ist der nicht, aber der macht Veranstaltungen, ne? Da ist das Spiel auch bald der Rummelsnuff. Es geht ab, ja. Ja. Also der jetzige, also einer der jetzigen neuen Mitinhaber, die geben da ganz schön Gas und geben sich Mühe, da das Ding mal ein bisschen zu drehen. Inhaltlich. Ach, da ist wirklich ein neuer Besitzer drin. Ja. Die teilweise auch, ja, die Mitbesitzer vom Drückepitter. Ach. Rösel. Kennst du? Nee. Ach so. Ich kenne auch keine Wirte. Ja, den Rösel könnte man aber auch kennen. Ja. Der hat auch eine gute Band. Oder hatte früher, also der hatte früher, glaube ich, zwei Bands, jetzt hat er nur noch eine. Der hat so eine Clash-Cover-Band. Aha. Der holt zum Beispiel auch die Razors aus Hamburg dahin in naher Zukunft. Auch im April wird das stattfinden. Mhm. Ich glaube, am 20. April, wenn ich mich nicht vertue. Also, dann hat sich da jetzt ein neuer Konzertort in Köln aufgetan. Ja, es ist natürlich ungewöhnlich, aber ich finde es grundsätzlich gut. Und die Konzerte sind immer für Umme. Da kann man einfach hingehen und gucken. Also dieses Rummelsnuff-Konzert kostet 10 Euro, ne? Das okay. Sind auch irgendwelche komische, wie nennen sie sich die Pin-Ups, die Lebenden? Burlesque, genau. Hier, 30er Jahre getanzt. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ah ja. Aber wer es mag... Also auf jeden Fall auch Rummelsnuff ist dort. Den habe ich schon mal gesehen. Ja? In Dortmund beim Juicy Beats Festival. Schon beeindruckend. Ja. Erinnert ein bisschen an Duff. So. Ich finde, das ist ja irgendwie die ostdeutsche Ausgabe von Helge Schneider. Stimmt, das hast du geschrieben. Ja. Na, der Vergleich war mir noch nicht eingefallen. Ja, was gerade eben lief, das waren die Youth Avoiders, eine Band aus Paris. Und die sind auch gerade im Moment auf Tour. Ich weiß zwar auch nicht wo. Noch immer oder schon wieder? Schon wieder oder immer noch. Keine Ahnung. Ich glaube, die erfreuen sich auch hoher Beliebtheit. Ja. Also ist ja auch einfach geil. Ich habe mir eine flotte Kapelle. Ich habe mir übrigens vorhin noch mal die Sendung angehört, wo ich das erste Mal hier war. Da liefen die ja auch. Ehrlich? Direkt. Ja, ja. Die erste? Das kann ja gar nicht sein. Das ist doch schon Jahre her, oder? Das war letztes Jahr. Im September. Das war das erste Mal? Mhm. Vorher war es schon nie hier? Nö. Ah, da liefen die auch. Vielleicht, ja. Macht doch nichts. Weil ich suche ja die Lieder immer aus nach meinen Gästen, ne? Vielleicht, weil die auch so sexy sind. Ja. Und weil es auch gerade so gut passt, spielen wir jetzt was von Schwule Nuttenbullen. Ja, die spielen kommenden Samstag am 22.03. In privater Atmosphäre wieder in Köln-Ehrenfeld. Ja, du organisierst das Konzert. Ja. Und was spielt er noch? Tja, das, die Cornerpest. Ja, die mal letzte Sendung gehört haben, wenn ihr da nochmal reinhauen, hören wollt, www.pogoradio.de. Die letzte Sendung liefen die mit dem Lied Füße. Ja, und die dritte Band ist bis jetzt noch nicht bestätigt. Mhm. Da Prinzessin Hals Maul leider aus gesundheitlichen Gründen absagen mussten. Mhm. Ja, das ist eigentlich traurig, ne? Weil eigentlich sich alle Bands immer sich drum reißen, immer in Köln zu spielen. Und jetzt du auf der anderen Seite stehst da jetzt und bist händeringend am Suchen. Ja, an dem Datum können ganz merkwürdigerweise ganz viele Bands nicht, aus verschiedensten Gründen. Der eine muss eine Klausur schreiben, der eine arbeiten, manche, was weiß ich, sind auch schon auf Tour und spielen woanders. Ja. Ich habe halt so viele Bands angeschrieben, dadurch, also durch meine Suche auch wieder ganz coole Bands kennengelernt, die ich mir auch wieder mal vorgemerkt habe. Aber bis jetzt hat sich halt noch keine Band ergeben, die gesagt hat, jo, wir können. Also ich habe da noch was offen. Was für ein Datum nochmal? Der 22.03. Ja, ist ja noch Zeit. Ja. Noch ist Zeit. Kannst du so ein Dreiviertelstunde offene Bühne machen? Ich glaube, das würde sogar funktionieren. Wenn man Instrumente da hinstellt, irgendwelche Leute wären dann einfach bereit und würden irgendwas zum Besten geben. Ja. Notfalls halt eine Karaoke-Jukebox. Ja. Punk-Karaoke kommt auch immer gut. Kommt immer gut. Ja, Schwule Nuttenbullen mit dem Lied Ich Inflation. Das waren die Schwulen Nuttenbullen aus Köln. Und da hast du noch so ein paar Hintergrundinformationen zu der Band. Ja, also für mich ist diese Band irgendwie aus dem Nichts aufgetaucht. Und ich habe mich auch schon direkt gefragt, wer ist denn das bloß? Die muss man noch kennen, die Leute. Aber ich kenne die tatsächlich nicht. Empfohlen wurden die mir zuerst von den Ballroom-Inhabern. Und dann habe ich auch gesehen, dass die hier mit dem Kommando Sonnenmilch gespielt hatten. ja, irgendwie sind sie halt in aller Munde. Also die wurden mir auch schon von höheren Stellen empfohlen, ja. Deswegen. Und ER80? Dachte ich mir, ach ja, genau. Ja. ER80 haben sie auch gecovert bei ihrem letzten Konzert hier in Köln. Also ER80 hat Schwule Nuttenbullen gecovert. Ja, weil ER80 spielen ja, die treten ja mal als ihre eigene Vorband auf und spielen dann Lieder von anderen Bands, was weiß ich mal, Eisenpimmel, und hier in Köln waren es halt die Schwulen Nuttenbullen. Hm. Ja, wenn die Band gerade zufällig zuhört, ihr seid herzlich eingeladen hier in die Sendung nach Köln-Ehrenfeld. Und ja, jetzt machen wir weiter mit der zweiten Band, die an dem Abend spielen wird. Nee, die spielen aber nicht. Die spielen nicht? Nee. Ach. Das war ein Missverständnis. Leider nicht. Aber die spielen demnächst noch öfter in Köln. Ja, Gesamtscheiße Scheiße heißt die Band. Ja, ich erzähle eigentlich fälschlicherweise oft, dass das irgendwie so die ernste Seite von Mülheim Asozial ist, aber das stimmt gar nicht, weil da eigentlich nur einer von Mülheim Asozial bei ist, nämlich eben der Sänger, der auch hier bei dieser Band singt. Der Ernst. Der Ernst des Lebens, genau. Der Rest setzt sich dann zusammen aus Leuten noch von Cocktailbar Stammheim. Ah. Da habe ich auch ein Lied von denen. Ja, die habe ich nämlich auch schon mal veranstaltet, zusammen mit Mühlheim Asozial. Ich habe auch von denen, könnten wir auch noch ein Lied spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Sendung gespielt habe, aber ich habe da was vorbei rauschen sehen in meiner Playlist. Mhm. Ja, ich spiele mal erstmal Gesamtscheiße Scheiße. Ein sehr schönes Lied. Mit Wir gehen. Wunderbar, finde ich das. Ja? Ja, die haben immer sehr schöne Gitarrenmelodien, sehr gute Texte. Mhm. Und es ist halt alles ernst. Ja. Ja, klar, hat man ja gerade gehört. Was hast du denn am Wochenende getrieben? Ich habe gehört, es war die Hölle los auf dem Konzert von Mülheim Asozial. Ja, es war ja so ausverkauft schon seit Wochen. Ja. Und wieder erwarten waren jetzt gar nicht so viele Leute da ohne Karte und haben irgendwie gebettelt. Ja, aber ich war nicht da. Ich habe auch keine Karte gehabt. Ne, es war trotzdem ein bisschen anstrengend, aber im Nachhinein doch schön. Ja, ist mir irgendwie zuwider, im Vorverkauf mir irgendeine Karte zu besorgen, weil es ist irgendwie immer, da bist du so unflexibel. Weil man da hingehen muss. Oder? Ja, und irgendwie bin ich halt ein crazy Typ, ne, der sich halt da nicht verbiegen lassen will und so weiter. Ne, und Wenn man sich wirklich auf ein Konzert freut, kann man sich auch im Vorverkauf eine Karte kann man holen, machen. Gerade wenn es so wichtig kann ist. Kann man machen. Nee, ich habe dann irgendwie, ich habe ja das schon im Vorfeld schon erfahren, als Raptus hier waren, dass die auch ein Konzert machen. Allerdings ein Konzert ohne Ankündigung, also ohne offizielle Werbung, ne? Also das war ja ein Konzert, wo eigentlich niemand wusste, der die Band nicht persönlich kennt. Mundpropaganda, ja, maximal. So eine, also ungefähr so wie so eine Geburtstagsparty halt irgendwie, ne? So. Mhm. War nicht mal irgendwie auf Facebook oder sowas irgendwie mit Einladung. Nix, einfach nichts. Und dann habe ich per Zufall erfahren, dass da auch Kein Hass da aus Hamburg spielen. Mhm. Mit Karl Nagel am Gesang. Und da habe ich mir gedacht, hey, eigentlich das mit dem ein überfülltes Sonic Ballroom brauche ich nicht, weil wenn der Bierlieferer, also wenn man da irgendwie so schlecht zum Bier kommt und so und sich da durchdrängeln muss. Hätte sich an die Theke klemmen müssen. Ja, oder an die Theke klemmen und dann, nee, das ist mir irgendwie zu blöd. Aber wäre es wahrscheinlich eh gut durchgeschunkelt worden. Und den Witz von Müller Asozial, den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, also von daher habe ich mir gedacht, nee, mach schon mal was Verrücktes, mach schon was Neues. Aha. Der Richie war irgendwie auch bereit dazu. Dann haben wir eine kleine Fahrradtour gemacht ans Ende der Welt. Hinter dem Militärring. Richtung Westen. In den Wald. Wo es dann gleich so 3-4 Grad kälter wird. Ne, wenn die Häuser aufhören. Und nur noch große Straßen sind. Auf jeden Fall haben wir es da mit Fahrrädern durchgeschlagen. Wie so zwei Outlaw-Pfadfinder. Und standen dann mitten im Wald. Aber ihr wisst schon, dass es auch einen direkteren Weg dahin gibt. Es war ein direkter Weg. Das war der direkteste Weg der Welt. Baby. Hä? Auf jeden Fall waren wir dann halt mitten im Wald gestanden. Ja. Und da war dann dieses Konzert. In einem alten Gemäuer. Und waren vielleicht so 50, 60 Leute da. Ich kann ja schlecht schätzen. Aber es war auf jeden Fall ordentlich, ne? Und da haben dann nicht Circle Jerks und auch nicht Flag, sondern die Flag Jerks gespielt. Die ja, man kann es kaum erahnen, aber die haben dann Cover. Aus den 80ern wahrscheinlich. Genau, von diesen beiden Bands halt, ne? Nur von den beiden. Hm? Nur von den beiden? Ich denke mal schon, also ich war die ganze Zeit da auf der Bierbank gehockt und hab draußen Bier getrunken. Ich hab's jetzt so mitgekriegt. Naja, auf jeden Fall haben dann auch Raptus gespielt, aber es war wirklich ein, also die Räumlichkeiten sind ideal für ein kleines Konzert. Sogar mit Schlagzeug, das abgenommen worden ist, ne, und alles. Okay. Also richtig professionell. Richtig schön, ne? Also vom Sound her auch saugeil, ne? Und so ein Gewölberaum irgendwie. Ich kenn das. Ja, kennst es, ja. Es war echt schnuggelig. Und dann habe ich auch gemerkt, was Raptus eigentlich für eine Band ist. Das ist so eine richtige Dorfband. Eine Dorfband? Ja, es hat mich so damals, also die Zeit erinnert, als ich noch auf dem Dorf gewohnt habe, als Jugendlicher. Da gab es auch immer solche Bands. Also die sind irgendwie, Deutschrock ist ja eigentlich verpönt, ne? Durch die ganzen patriotischen Bands oder sowas, ne? Mhm. Aber die halten noch dieses Zepter hoch für anständigen, ordentlichen Deutschrock. Also ich weiß ja nicht, ob die sich jetzt da. Ich war schon auf einem richtigen Konzert. Nee, ich will das jetzt nicht, was heißt freuen würden. Das ist, Deutschrock war mal nicht so verpönt, wie es heutzutage ist. Aha, nenn mal ein Beispiel. Ja, nenn mal ein Beispiel. Zum Beispiel Udo Lindenberg. Achso, ist Deutschrock. Ja, stimmt. Es gibt ja auch Leute, die frühen Bab abfeiern. Ja, gibt's auch, ne? Also das ist alles Deutschrock, ne? Also das ist teilweise linken Texten und so weiter, ne? Ja. Also es war halt damals normal, ne? Ja, Gesellschaftskritik haben wir. Gesellschaftskritik und alles, ne? Und halt schöne Melodien und singen halt auf Deutsch und er singt auch so ein bisschen so in dem Stil halt, ne? Von einem damals so 80er Jahre. Ich finde, also in diesem einen Lied, was hier neulich auch vorgestellt wurde, ist das schon fast Sprechgesang. Mhm. Ja, ich habe Hass. Und es war halt auch ich ziehe in den Krieg. Und es war auch das Publikum, weißt du, waren so irgendwie alte Leute, so wie ich, und es waren auch junge Leute, ne, die waren so 17, 18 rum, ne, die da alle irgendwie so abgedanced sind. Und das war irgendwie so ein, so wie auf dem Dorf, wo sich alles zusammentut, was irgendwie ein bisschen gern Bier trinkt und gern laute Musik hört. Ja, das kann war so eine vorstellen. So eine Melange, ne? Von Heavy-Metal-Typen mit langen Haaren, alles dabei gewesen. Ja, das kenne ich von uns zu Hause auch noch. Ja. Aber ich komme ja auch vom Dorf eigentlich. Da hatten wir aber schon andere Bands, die waren jetzt nicht so deutschrockig. Aber ich sehe gerade mit dem Blick auf den Chat, der Nils, der Punkstelle Nils, läuft nochmal zur Hochform auf. Er hat hier hingewiesen, am 5. April spielen nämlich im privaten Rahmen. Ja. Gesamtscheiße, 100 Blumen und eine Band namens irgendwie Monophonists, glaube ich. Jetzt fällt es mir nämlich auch wieder ein. Ja. Ich sage jetzt, da hat der Ritchie mich drauf gebracht, ich sage jetzt Scheiß privat. Auch eine Variante, ja. Nach 5 Jahren gehen einem eh die Varianten aus. Ja. Vielen Dank, Nils. Ja, aber deswegen, kein Hass, da haben wir auf jeden Fall auch gespielt. Und deshalb lasse ich jetzt mal ein Lied laufen von ihrer Platte Hirntrafo. Sie machen ja Cover-Songs von Bad Brains mit deutschen Texten. Ich weiß, die waren auch schon privat. Die waren ja auch schon, ja, stimmt. Ja. Deutsch übersetzt heißt es: Wie weit darf ein Punk gehen? Ja, gerade eben die Online-Redaktion hat sich die Fledermaus, also Punk-Fledermaus, hat sich Chefdenker gewünscht, Hitlers Autobahn. Also, es ist so, mit Chefdenker kann ich dazu sagen, dass die hier überproportional oft gespielt wurden in letzter Zeit, nicht in letzter Zeit überhaupt. Und deshalb muss ich hier gucken, dass ein ausgewogenes Musikprogramm stattfindet und deshalb... Kannst ja Casanovas schwule Seite spielen. Ja, die gleiche Geschichte, ne? Oder Knochenfabrik. Ja. Oder... Ja. Gibt es da noch eine Band mit dem Klaus? Ja, es gibt ein neues Projekt von Hassan und Achim. Das, ja, der dumme August. Das wirst du ja sehen am Mittwoch. Ja, werde ich machen, ja. Habe ich ja schon zweimal war ich im Proberaum und habe zugehört. Ja, die machen so Pop-Punk. Ja, das stimmt. Ja, also, das trifft. Also es ist jetzt keine Beleidigung, sondern die stehen auch dazu. Ja, warum auch nicht, ne? Ja. Also, das spielt dann der Achim und der Hassan von Knochenfabrik und der Berten und der Emre von Kommando Petermann. Genau. Die haben sich zusammengetan, weil sie eh alle im gleichen Proberaum sind. Ja, wie das so üblich ist in Köln. Hier machen ja sowieso alle irgendwie alles zusammen und sind miteinander verwandt und gründen wieder andere Bands mit anderem Namen. Also, man sieht aber häufig die gleichen Leute. Müsste ich eigentlich auch mal wieder machen. Mit den gleichen Leuten eine andere Band gründen. Ja, warum nicht? Ja, Rudi, mach doch auch mal wieder Musik. Was für eine Richtung willst du machen? Gute Frage. Jetzt mache ich ja gerade so 80er Knüppelpunk. Was könnte ich denn mal wieder machen? Ja, Ska. Ska. Ja, warum nicht? Ja. Brauchst du halt noch irgendeinen Trompeter? Also in meiner früheren Ska-Punk-Band hatten wir 2 Trompeten und eine Posaune. Mhm. Habe ich da jetzt was? Nee, Ska-mäßig habe ich jetzt gerade nichts auf Lager. Muss nicht. Nee, muss aber nicht. Aber ich sehe gerade in deiner Playlist Weekly Caruso, die kommen ja grob gesehen auch aus meiner Heimat. Ja, Weekly Caruso, die haben ihre Platte geschickt. Die haben jetzt die erste, glaube ich, seit 20 Jahren, die erste Platte veröffentlicht. Ja, die waren früher so, hat man die alle naselang mal irgendwo gesehen. Dann waren sie weg und die haben letztes Jahr, glaube ich, echt so ein Comeback gestartet, wenn ich das alles richtig mitverfolgt habe. Ja, die Kinder waren groß und... Ja, der Gitarrist wohnt ja auch hier in Köln. Ah ja. Den habe ich damals am Niederrhein kennengelernt und hier wieder getroffen. Ja. Ja, alles trifft sich in der großen Stadt. Alle ziehen nach Köln. Ja. Weekly Carus heißen die? Ja, aus Förde. Aus Förde. Ja, das, die Platte heißt Back to Califordia. Das gibt ja dann wieder, ergibt dann wieder Sinn. Tja. Ja. Ja, All Talk, No Action. Ja, das waren die Band Weekly Carus. Und wenn der eine Typ da hier in Köln wohnt, dann kann er ja auch mal vorbeikommen. Das ist der Flo, der macht... Macht ja zufällig jede Woche eine Sendung und braucht immer frisch Fleisch. Ja. Ja. Ich kann den ja mal anschreiben und Bescheid sagen. Es können natürlich auch Leute sich melden, die in keiner Band spielen, total unmusikalisch sind, aber sich nicht zu fein sind, ein benutztes Mikrofon zu benutzen. Die zum Beispiel einen Kalender machen im Internet. Ach so, einer. Oder auflegen. Ja, nee, einfach nur Schnappatmung haben und vor sich hin leben. Das reicht ja auch. Ja. Man muss ja nicht immer irgendwas leisten. Das ist das Geile am Punkrock. Man kann einfach cool sein, ohne irgendwie was zu können. Anders wie jetzt zum Beispiel beim Hip-Hop, da muss man ja irgendwie entweder gut sprayen können oder gut rappen oder hip-hoppen oder tanzen oder sonst irgendwas. Ja, oder im Heavy Metal. Oder Heavy Metal, wo man auch mal dicke Eier und enge Hosen. Ja, in den 80ern. Also heute nicht mehr? Naja, ich glaube nicht mehr so. Ja, heutzutage brauche ich nicht mehr lange Haare. Mm-mm. Das ist irgendwann Ende der 90er gekippt oder, nee, war nicht Pantera die erste Metalband, wo der Sänger gar keine Haare mehr hatte? Nee, das war Accept mit dem Udo. Ah ja, stimmt, aber der hatte ja hier, der trägt ja, glaube ich, immer noch den Tarnanzug, der zieht den, glaube ich, nie aus, ne? Doch, ich habe ihn letztens auf dem Gang gesehen mit Jogginghose. Ach was? Ja. Nicht in Camouflage? Nee. Ist ja unglaublich. Ja. Also ich bin mir sicher, er war es. Hat so einen Kampfhund dabei gehabt, was ja kein Kampfhund ist, sondern so einer halt, der so eine, wo man so einen Bierkasten unten durchschieben kann. Mhm. Ja, super. Ja. Wenn du hier alles triffst. So. Ja. Ich treffe aber dafür regelmäßig Jürgen Zeltinger. So. Ja, der wohnt nämlich bei dir. Jetzt inzwischen unten drunter oder immer noch unten drunter? Immer noch, ne? In der 9. Etage. Also in der 9. Über mir kann man eigentlich gar nicht mehr wohnen. Ja, und wie geht's mir, Jürgen? Ich glaube, ganz gut. Ja. Wir hatten ja mal, das war wirklich eine Schnapsidee. Was willst du dem unten runter? Die Idee, zu fragen, ob er nicht mal im Ballroom spielen möchte. Ich habe sogar zweimal bei ihm geklingelt, aber er war nie da. Oh. Wahnsinn-Story. Ja. Wahnsinn. Die anderen haben sich immer schon lustig gemacht. So, haha, der Nils, der klingelt dann da und dann wird er missbraucht oder so. Ja, ja. Haha. Nee. Du brauchst keine Angst haben. Nee, sagte dann, glaube ich, der Ritchie auch mal, ich sei ja eh zu alt. Ich bräuchte keine Angst haben. Naja. So, wir haben jetzt noch was Schönes ausgesucht, und zwar Distemper. Eine, die bekannteste russische Ska-Punk-Band. Die auch in schöner Regelmäßigkeit hier in Deutschland auftreten. Mhm. Und auch regelmäßig eine Platte auf den Markt schmeißen. Und ich kenne die auch schon ziemlich lange, waren große Vorbilder meiner damaligen Ska-Punk-Band. Und die haben auch schon mal dann hier in Köln mit denen gespielt, als sie noch eine Vorband hatten. Und das war ein lustiger Abend, weil irgendwie die Aftershow-Party unfreiwilligerweise bei mir zu Hause stattfand. Irgendwie war die Tür auch auf und es kamen andauernd irgendwelche Russen rein. Und also es kamen immer mehr Menschen rein, die ich auch gar nicht kannte. Ja, ich habe das dann einfach mal geschehen lassen. Wie das so ist, ne? Ja, wenn der Russe vor der Tür steht. Ja, sollte man einfach reinlassen. Ja. Ist er jetzt vielleicht bald wieder so weit? Er steht ja schon wieder vor der Tür. Ja, aber muss, ich habe ein interessantes Interview vor Jahren mal gelesen über Distemper. Die spielen ja wirklich in Russland vor 10.000 Leute einfach so, ne? Wir waren, das ist ja schon früher, waren damals total beeindruckt, wenn man schon so Videos gesehen hat, was da los war. Und die haben auch erzählt, dass in Russland, da gibt es schon einige Ska-Bands, aber die sind alle patriotisch und rechts und sowas. Ne? Also, ja, das ist ganz komisch. Ja. Außer vielleicht Moskowskaja noch. Stimmt, ja, mit denen haben sie auch eine Split gemacht mal, ne? Ja, und du kennst ja den Wodka. Und die Wodka-Firma hatte, glaube ich, da auch mal irgendwie so einen Deal mit Moskowskaja gemacht, dass sie so einen Werbespot vertonen. Aha. Kommt ja nicht so oft vor bei irgendwelchen Getränkemarken, dass die über Bands erfreut sind. Ja. Wie wir wissen, zumindest im Punk-Bereich. Ja, was steht denn da im Online-Chat? Ich muss es jetzt gerade mal lesen. Ja, Nils, wir wissen das. Was? Verzieht keine Miene, geht in Richtung Carsten Vollmer. Das, was Rassenschande machen, das ist. Distemper. Am 4. Juni spielen Distemper im Sonic Ballroom zu Köln. Ja, hat gerade die Online-Redaktion da raus recherchiert. Der Nils, ey, also, da musst du nicht uns erzählen, du musst einen Kalender machen. Ja, genau. Und außerdem darfst du nicht aufhören aufzulegen. Der Nils wollte nämlich, der Nils hat nach Mühle am Asozial aufgelegt. Platten, muss man dazu sagen? Nee. CDs? CDs. Ja. Also Tonträger. Richtig. Ja. Aber er hat es gut gemacht. Ich möchte nicht, dass er aufhört. Warum hat er gemeint, er macht das nie mehr wieder? Ja, so das Übliche. Er fühlt sich zu alt. Diese Diva. Ja. Junge Leute akzeptieren ihn nicht mehr. Meint er. Ja. Waren überhaupt noch junge Leute? Da waren nur junge Leute bei dem Konzert. Ja. Ja, also Distemper ist auf jeden Fall eine großartige Band. Was wollte ich nochmals sagen, wo ich mich selber unterbrochen habe oder du mich unterbrochen hast? Ja, dass die in dem Interview gemeint haben, dass halt viele Ska-Bands patriotisch wären und rechts und was ich alles in Moskau. Und sie sind halt irgendwie, sind halt sehr auch politisch, also was man halt nicht versteht, wenn man die Texte nicht versteht. Aber sie sind doch schon sehr linkspolitisch und weltoffen und so weiter. Ja, definitiv antirassistisch und gegen alles, was Kacke ist. Ja. Ja, das Lied, das jetzt läuft, das heißt Mechda. Две зажженных папиросы что-то тихо говорят, но нет ответов на вопросы, не осталось ничего, кроме этой пустоты. Но что самое смешное, больше нет мечты. Две зажженных папиросы что-то тихо говорят, но нет ответов на вопросы, не осталось ничего, кроме этой пустоты. зажженных папирос, что-то тихо говорят, но нет ответа на вопросы, не осталось ничего, кроме этой пустоты. Но что самое смешное, больше нет мечты. Заметив на лету пустоту, пустоту, ох, пустоту. Ну а я живу с мечтою до последних моих дней. Она останется со мною, потому что никогда мечту за деньги не купить. Но пока жива мечта, мы тоже будем жить. Ну а я живу с мечтою до последних моих дней. Она останется со мною, потому что никогда мечту за деньги не купить. А пока жива мечта, мы тоже будем жить. Das Lied gibt es auch in einer geilen Live-Version, als, auch als Video. Da gehe ich, glaube ich, heute noch ab bei dem Lied. Ja. Kommt ja nicht mehr so oft vor, ja, dass ich abgehe. Und fester Bestandteil von der Band, ist, wer auch die Online-Redaktion schon erwähnt hat, ist der Hund. Und zwar haben die ein Mensch in einem Hundekostüm auf der Bühne, der total pogo-mäßig abgeht. Und das eigentlich während dem ganzen Konzert durchgehend. Und der muss, also da muss ein wahnsinniger Spitzensportler drunter stecken. Ja, ich habe ihn ja schon Weil nach den Konzerten gesehen. Wenn einer, der keinen Sauerstoff braucht und ja, Wahnsinn. Ja, und nicht hyperventiliert und ja, so sonst wie was. Ja, also ich würde sowas vielleicht gerade mal so 2 Minuten durchhalten, was der da abzieht. Und danach dann irgendwie erstmal ja, Sauerstoffzelt oder sowas braucht. Also früher hätte ich das vielleicht auch länger. Der war auch bei dir auf der Party, oder was? Der Hund. Ich weiß gar nicht mehr, wer da war. Ja. Auf jeden Fall waren da alle Russen. Mhm. Also es war auch keine Party. Die kamen einfach alle zu mir, weil ich habe da so einen Kumpel, der lädt einfach gerne viele Leute zu anderen Leuten nach Hause ein. Und dann machte man sich so irgendwie auf den Weg und dann so, ja, kommt doch alle mit zu Nils. Und so, mir doch egal. Oder ich habe da einfach ja, also nichts, keine Kontrolle mehr. Wenn es mal so langweilig ist, der Nils wohnt im Westcenter. einfach klingeln. Einfach alle klingeln. Entweder macht der Nils auf oder sein Nachbar, der Jürgen Zeltinger. Ja. Das wird immer schön sein. Bei mir läuft aber auch manchmal komische Musik. Ja, beim Zeltinger läuft die richtige Rock'n'Roll hier. Nee, der hat ganz viel Kölsch-Rock zu Hause, so als Plattensammlung. So Papaya und Brings und die Räuber oder was? Ja. Mhm. So, Nils, wie verfahren wir weiter? Was hast du denn da auf Lager? Mhm. Ich hätte da was anzubieten, und zwar die Band Zaunpfahl. Oh ja. Die ja zu Unrecht ja einen schlechten, also die haben keinen schlechten Ruf, aber die waren halt so in einer Zeit, sind die rausgekommen oder sind die berühmt geworden, da war ziemlich viel Müll unterwegs. Also wenn du mich, und da wurden die schnell verwechselt oder schnell mit einem Kamm geschoren irgendwie. Und so, das war dann irgendwie so, Aber die Band ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe die auch schon live gesehen. Ich musste echt mich wieder revidieren. Ich habe die auch mal gesehen. Und zwar wahrscheinlich zu der Zeit, die du gerade angesprochen hast. Mhm. Die wurden mir nicht bekannt. In der Zeit, wo ich hier so Schlachtrufe BRD gehört. Genau. Und ich habe die auch mal im Rahmen einer Schlachtrufe BRD Tour gesehen. Ja. Mit, weiß ich nicht, hier Bums, Daily Terror. Genau. Hast du nicht gesehen. Ja, Massendefekt und wie sie alle heißen. Nee, die waren da nicht bei. Die waren noch nie auf Schlachtrufe. Nee. Das war irgendwie Zusammenrottung. Ja, ja, genau. Die schönen Zeiten. Genau, und da hat man sie mehr oder weniger so ne? Aber ich, die sind eigentlich, du hast ja eigentlich alle CDs ja schon erzählt, ne? Nein, nicht ich. Nee, nicht du. Jemand anderes. Jemand anderes, den wir jetzt nicht namentlich erwähnen wollen. Ne, Andi. Ja, also. Die haben eine neue Platte rausgebracht. In Zeiten leerer Kassen heißt die Platte. Klingt jetzt nicht so verheißungsvoll. Aber musikalisch haben sie doch schon einiges auf dem Kasten. Und wir wollen denen doch auf jeden Fall eine Chance geben mit dem Lied Meister der Parolen. Jahren galt sein Hass. Er muss sich ständig wiederholen. Er hielt sich für den Messias. Dumm nur, dass man dann kolportierte mit Fotos aus erster Hand, dass seine Stammprostituierte eigentlich aus dem Kongo stammt. Der demontierte, dementierte Anzeige gegen unbekannt. Doch da, wo man den Rauch noch sieht, da hat es meist noch mal gebrannt. Wenn Lügen kurze Beine hätten, ne lange Nase noch dazu, dann möchte ich für nichts auf der Welt so aussehen wie du. Flammende Reden über Ethik und Moral, und auch der Verfall der Werte war ihm alles andere als egal. Dumm nur, dass sie ihren Schneider, so wie er früher hieß, vor gar nicht allzu langer Zeit das Menschenrecht mit Füßen stieß. Denn erst als seine Akte ein Artefakt aus jener bundesweit die Runde machte, war er zum Zugehen bereit. Wenn Lügen kurze Beine hätten, ne lange Nase noch dazu, dann möchte ich für nichts auf der Welt so aussehen wie du. Das war ein Zaunpfahl. Wahnsinn, ich glaube, das erste Mal hier bei Pogo Radio seit 13 Jahren lief endlich mal ein Lied von Zaunpfahl. Wirklich? Ja. Zum ersten Mal? Ja. Ja, klingt immer noch wie in den 90ern, musikalisch gesehen, aber textlich nicht scheiße. Ja, auf jeden Fall finde ich, kam auch in der Online-Redaktion irgendwie so Richtung Raptus, ne? Wir können also, ja jetzt verlosen, die CD. Ach so. Und zwar stelle ich jetzt mal eine Quizfrage an alle Mithörer, Mitleser aus Rinnen, der... auch Rinnen? Rinnen, oh, Entschuldigung, ja, gibt's ja auch. Und zwar, wie hieß das Hotel, in dem Sid Vicious mit seiner Freundin Nancy Spangen die letzte Nacht verbrachte? Dorinth Hotel? A? Oder B? Jugendherberge? Oder C? Oder C? Chelsea Hotel. Ja. Na, wer weiß es. Wer weiß es. Wer weiß es. Das sind eigentlich nur Nerds. Ja, wir sind echt nur totale Nerds oder Leute, die Google bedienen können. So, wir haben jetzt eine Band, die kommen aus Eschenburg. Das ist irgendwo in Hessen, in Hesse. Und die Band heißt Paruresis. Das sind ganz junge Typen. Das Lied heißt Sündenbock. Das wird jetzt gespielt. Die Fledermaus wusste es. Ja. Das Opfer der Gesellschaft. Du bist an allem schuld. Das ist so sicher wie von uns. Du bist ein Sündenbock. Du bist das Opfer der Gesellschaft. Du bist an allem schuld. zu Hause rum. Du machst dir keinen Finger krumm. Auf Jobsuche gehst du nicht. Hartz IV reicht dir nicht. Du bist das Opfer der Gesellschaft. Du bist an allem schuld, das ist so sicher wie von Nox. Du bist ein Sündenbock. Du bist das Opfer der Gesellschaft. Paroresis. Schwieriger Name. Was heißt denn das überhaupt? Paroresis. Also, da müssen wir mal gucken. Ich denke mal, da schmeiße ich hier mal entweder die Online-Redaktion findet es vor mir raus oder ich gebe hier einfach mal hier das ein und dann gucken wir bei Wikipedia. In der Zwischenzeit kann ich das Ergebnis der Verlosung mitteilen. Umgangssprachlich auch schüchternen Bla... Was? Unter einer Paroresis... Umgangssprachlich auch schüchternen Blase versteht man eine Blasenentleerungsstörung unterschiedlichen Schweregrades. Ja, das hättest du eigentlich wissen müssen. Da hast du nicht aufgepasst in der Schule. Ja, gewonnen hat unter unseren vielen Hörern und Hörerinnen die Punkfledermaus. Ja, eigentlich hat sie ja nicht gewonnen. Eigentlich hat ja eigentlich dieser Mr. L gewonnen. Aber der wollte dann doch nicht haben. Nee. Der wollte einfach nur an dem Gewinnspiel teilnehmen. Tut mir leid, Mr. L. Du hast jetzt... Am Hals. Nee, Quatsch. Er hat sie dann abgegeben, hat dann sozusagen wieder freigegeben. Und wer wollte sie jetzt haben? Ich krieg das jetzt gar nicht hin, ne? Die Punkstelle und die Punkfledermaus. Die kloppen sich gerade virtuell drum. Ja. Ja. Hey, der Nils hat aber schon viel zu viele CDs. Außerdem legt er ja eh nicht mehr auf. Ja. Ja. Außerdem, wenn, am Schluss legt er dann auch noch. Die Band auf, da die Zaunfall oder was? Nee, das macht er nicht. Macht er nicht? Nee. Könnt ihr verkratzen. Aber Terrorgruppe hat er aufgelegt. Terrorgruppe hat er aufgelegt. Ja, auf meinen Wunsch hin. Ja. Auf deinen Wunsch hin könnten wir jetzt irgendwie was anderes noch spielen? Vielleicht eine Band aus Mönchengladbach. Ach, du meinst eher 80? Dieses Lied finde ich auch toll. Ja? Es geht um Jungs. Um einen gewissen Justus. Ja, es geht aber allgemein um Jungs, was wir so früher getan haben, wofür wir uns halten, bis heute manchmal. Ja. Das ist schon ganz schön. So habe ich das Lied noch gar nicht gesehen. Darum geht's, aber ganz einfach zu verstehen. Ach so. Also hin und wieder bin ich auch ganz gut, so kryptische Texte erraten. Zu aufzulösen. Allerdings, was die alten Bands betrifft, ey, bei so Pasco und so, steige ich manchmal nicht hinter. Die wollen das wahrscheinlich auch gar nicht. Die wollen sich da wahrscheinlich gar nicht so outen, ne? Die texten da was zusammen und dann denken sie sich, ja, das geht ja eigentlich einen Scheißdreck an, was müssen wir da singen. Ich muss mir ja jetzt vielleicht outen, ich bin ja gar nicht so intelligent. Neulich hat. Trotz Brille? Trotz Brille. Eben. Ja. Das muss ich ja gleich noch was zu erzählen. Die haben auf ihrer neuen Platte, also Diene der Party, einen Song, der sich wohl noch recht offen eigentlich gegen diese Deutschrock-Kacke richtet, gegen jetzt diese patriotische. Ja. Ich muss mir den. Willst du wahrscheinlich kleinen Schwedenkräuter trinken, sagen Namen? Nee, also so eine von denen. Ja. Könnte ich aber trotzdem. Freiwild. Ja, ein Schwedenkräuter. Es gibt einen Schwedenkräuter. Ja. Ich muss mir den Song dreimal anhören, um den zu verstehen. Der Roman, das Nitsch hat ihn sofort verstanden. Ja, der versteht ja eh alles. Bis auf so Gender-Thematiken. Ja, die versteht er auch. Mehr als wir. Es sieht ja Gender-Thematiken, wo gar keine sind. Ja. Oder? Entschuldigung, Roman. Ja, Entschuldigung, Roman. Wir lieben dich. Mhm. Das stimmt. Wir spielen jetzt Justus, einer von jenen, und dann gibt's. hole ich mal die Flasche raus aus, genau. aus meiner Klappbar. So ein Pech. Ja. Viel Spaß. Viel Spaß. Das waren E80 mit dem Lied Die Junge. Und ich habe mich vertan. Das Lied, über das ich gerade sprach, war gar nicht dieses. Ich habe mich vertan. Vertan. Es war nämlich einer von jenen, nicht Justus. Einer von jenen ist ein anderer Song. Hier mit Jung und Technik. Ja, Jung und Technik. Nächstes Mal spielen vielleicht Nils und die Frauen. Ja. War auch mal ein Lieblingslied von mir. Ja. Nils und die Frauen? Mhm. Das gibt's schon, ja? Das gibt's wirklich. Ja, ich habe immer gedacht, das wäre eine Verarsche. Nein, das gibt's wirklich, das Lied. Ja. Aber gilt auch nur für den Nils mit I. Warte mal, ich guck mal, ob ich das Nils mit Frauen hab da. Mit IE oder wie? Oder nur was? Mit I. Also. Der mit IE gibt's in dem Lied nicht. Nils. Mal gucken. E80? Nils und die Frauen habe ich nicht. Habe ich wahrscheinlich gelöscht. Aus ja. gutem Grund. Na, sowas. Ja. Frauen. Auf der, glaube ich, auf der Vorsicht schreie. Ja. Was? Kriegst Vorpack? Ja, da gab es mal so eine. Ach, ich, ey, wir dürfen jetzt nicht mehr weiterlesen, ne? Ja, genau. Wir dürfen da nicht mehr weiterlesen. Wir müssen hier die Sendung machen, ja? Genau. Also wir lesen ja gerade im Chat, wo die Online-Redaktion hier uns unterstützt, tatkräftig, weil wir sind ja eigentlich total dumm und die liefern uns immer so Inhalte. Ja. Und das ist unheimlich wichtig, sonst könnten wir ja eigentlich die ganze Zeit nur Däumchen drehen. Weil wir uns ja auch überhaupt nicht vorbereiten. Nee, wir lesen eigentlich, aber wir können sehr gut so vorlesen, als würden wir das jetzt gerade uns ausdenken. Was auch so ist. Ja. Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, ob ich mich vorbereiten sollte, inhaltlich, auf ein ernstes Thema. Ein paar Sit-Ups machen oder so. Ja, habe ich eh gemacht. Oder, oder einen kleinen Zeh am Türrahmen anschlagen, damit man ein bisschen aggressiver wird. Ja, oder so, aber ich hätte vielleicht auch über was Ernstes reden können. Oder wir, sagen wir mal so. Ja. Aber was hat das dann wieder mit der Sendung zu tun? Ja. Außerdem, wenn es um ernste Themen geht, dann geht es ja gleich mal um Politik und da muss man sich ein bisschen vorbereiten, ne? Da brauchen wir Fachwissen. Und Fachwissen ist jetzt nicht gerade unsere Stärke. Oh, jetzt ist die Sendung gleich vorbei, da hätte ich noch ein Thema. Ah, ja, ich auch. Aber vielleicht in der nächsten Sendung zum Thema Grauzone, ja oder nein? Stammtischparolen. Ja, Krawallbrüder, ja oder nein? Ja. Ich sage, Ja. Vielleicht. Ja, so, also, das war wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger und wenn das heute nicht der 19.3. ist, war, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Oder ihr könnt Zeitreisen machen. Ja, oder so, ne? Oder hättet die Sendung live hören können bei Punkrockers Radio, wo sie nämlich aufgezeichnet worden ist am Montag. Also vor 2 Tagen sozusagen. Und wir hören jetzt noch zum Abschluss ein schönes Lied. Oh, wir haben noch Zeit. Wir haben uns zu früh beeilt. Mist, da können wir ja noch hier lamentieren. Ja, da können wir noch hier ein bisschen schwadronieren und noch ein bisschen im Chat mitlesen. Ja, die wollen ernste Themen hier. Ja. Braunzone. Ich empfehle ja immer an dieser Stelle so politische Sendungen wie zum Beispiel Monitor, die leicht verständlich komplizierte Themen visuell und audiomäßig da irgendwie gut rüberbringen. Fährst du auf Großveranstaltungen? Ich fahre überhaupt nicht gerne auf Großveranstaltungen. Nee, ich auch nicht. Nee. Gut, dann ist das Hafenfest eh nichts für dich. Nee, das war nämlich neulich irgendwie Thema bei Facebook. Da fragte doch glatt die Band Affenmesserkampf ihre Fans. Ach ja, ob 4 Promille, ob das okay wäre. Ja, fand ich jetzt erstmal ein bisschen komisch, dass eine Band das nicht selber entscheiden kann. Nee, wenn die da keinen Plan haben von, dann kann man mal ruhig die Fans fragen. Außerdem muss ja nicht jede Band alles wissen. Ne? Ja, weil die Fans und die Band, die haben ja im Endeffekt genauso viel Ahnung. Ja, aber das, du hast da ja die Kommentare gelesen. Da stehen wir auf gleicher Stufe. Ja, Kommentare bei Facebook, hallo? Ja, weil da reden hauptsächlich dann Leute mit, die offenbar keine Ahnung haben. Ja, natürlich. Sie sind die Ersten, die was schreiben. Ja, die sagen dann, ja, nee, auf gar keinen Fall, Schluss, irgendwie darf man gar nicht machen. Ja. Wobei, ich war... Ich habe mir überlegt, ob ich heute was von 4 Promille spielen soll. Also, ich persönlich habe mit der Band kein Problem. Ich habe die auch früher oft getroffen. Nette Leute. So, das war wieder Pogo Radio bei Mutterfunk. Jetzt tschüss, wir machen's gut. Jetzt hören wir noch ein schönes Lied an hier. Von Peter and Test You Babies. Geile Band. Busy Doing Nothing. Leider kein Klassiker.